Überfahrt. Sie waren drei Damen, gehörten zusammen, nahm er an, auf der Fähre rüber von Holyhead, aus Amerika, wie er. Obwohl, die eine hätte auch Kanadierin sein können, die silberhaarige, kleinere, lachende, die mehr Spaß zu haben schien als die anderen. Ihr Akzent, ut statt out, about statt about, whose statt house, brachte ihn darauf. Sie waren alle in Hochstimmung. Unterwegs zu irgendeinem Konzert in Dublin, irgendwo in den Docklands, hat er aufgeschnappt. Da wollten auch andere Leute auf der Fähre hin. Woher kamen diese Frauen? Irgendwann sangen sie alle drei once, twice, three times a lady und lachten albern. Wer immer diesen Song aufgenommen hatte, den wollten sie sehen, vermutlich noch am selben Abend und dann morgen mit dem ersten Boot zurückfahren. Irgendwie hatten sie was. Amerikanerinnen auf dem Weg von Wales nach Irland, Damen eines gewissen Alters, hätte seine Mutter gesagt. Warum hielt er sie für Musiklehrerinnen aus dem Mittleren Westen, drei Klassenkameradinnen auf der großen Europatour? Die meisten anderen in der breiten halligen Lounge waren verhaltener, typisch für die Fähre, den Kopf voll Alltagspflichten, kommende Probleme. Die Bootsfahrt nichts Neues für sie, sogar die Kinder hielten sich zurück, aßen ihre säuerlichen Dosenfleisch-Sandwiches und warm gewordenen sauren Gurken, starrten schläfrig hinaus auf das aufgewühlte graue Meer. Drinnen roch alles nach angebranntem Kaffee und Desinfektionsmittel und Chips und irgendwas Süßlichem. Müll. Once, twice, three times. Sie versuchten es nochmal mit weniger Schwung. Keiner achtete auf sie. Er war unterwegs zu einem Termin bei seinen Anwälten. Ein öder, langwieriger Prozess. Zu unterschreibende Dokumente. Zeugen, ein Eid. Alles ohne Beteiligung von Patsy. Die war jetzt weg, hatte sich mit dem älteren Mädchen in den hohen Norden verkrochen. Er hätte von Bristol rüberfliegen können, aber Zug und Boot, hatte er gedacht, machten einen tristen Tag vielleicht weniger trist. Kein Grund zur Eile. Die junge Frau auf der grünen Hartplastikbank gegenüber erinnerte ihn an Patsy, wobei Patsy gut aussah und diese Frau nicht. Das irische, das leicht unvollständige Kinn, die rundlichen, blass, makellosen Wangen, zwei plumpe Hände, das seelenruhige, blauäugige, zutiefst desinteressierte Starren, all das konnte für starke Ausstrahlung, Tiefe, ja sogar Schönheit sorgen oder für nichts dergleichen. Hier lag weder Schönheit noch Ausstrahlung vor, nur abschreckende Tiefe, Schwerfälligkeit. Die Taille ein Äquator, zu dicke Beine in einem zu engen Rock, der zu viel Einblick gewährte, Stammesähnlichkeit. Irgendetwas an dieser Frau erinnerte ihn kurz ans Studium in Ohio, rief eine seiner Eigenschaften auf, die ihn öfter auf Irrwege gebracht hatte. Herbst, wie jetzt, eine Party in einem gemieteten Haus auf dem Land, spätabends, einiges getrunken. Er hatte einem ähnlich dicken, unattraktiven Mädchen angeboten, sie in die Stadt mitzunehmen, nur eine Mitfahrgelegenheit. Er kannte sie nicht, meinte aber, zwischen ihnen läge etwas in der Luft. Irgendwann bogen sie ab, um am Fluss in die Sterne zu schauen. Der richtige Moment, so schien ihm, für einen Kuss, auf den sie sich nicht sehr überzeugt einließ. Dann sagte sie, Schluss damit. Warum? Fragte er. Warum das hier verderben? Sagte sie. Er war gar nicht auf die Idee gekommen, es gäbe ein Das hier zu verderben. Es gab nur jetzt. Er wusste nicht, was er noch sagen sollte, wünschte sich aber, das hier, was immer es war, würde besser ausgehen als verdorben. Er fragte sie, wann genau im Verlauf des Abends ihr klar geworden sei, dass sie mit ihm nicht weitergehen wolle als bis zu einem Kuss, und was er getan habe, dass das unumstößlich sei, falls es das sei. Er bettelte, es war entwürdigend, Aber wenn es schon nichts mehr zwischen ihnen geben würde, dann sollten sie wenigstens irgendetwas sagen, fand er. Es gab keinen genauen Zeitpunkt, sagte sie und schaute gleichgültig in die stille Frühlingsnacht über dem Wasser. Sie kam aus Pennsylvania, aus einer Textilstadt auf der anderen Seite des Flusses, nicht weit weg. Er war mit einem Stipendium aus Louisiana gekommen, von weit, weit weg. Aber er saß jetzt sehr nahe bei ihr. Er war selbstbewusst bei den Mädchen aus dem Norden. »Ich finde dich nicht attraktiv«, sagte sie. »Und ich habe meine Tage. Können wir jetzt gehen?« Später hörte er, sie hätte einen Rüpel aus ihrer Heimatstadt geheiratet, der wohl zu viel trank. Ab und zu begegnete er ihnen an der Uni, dann fragte er sich, ob sie dem Säufergemahl von seinem erbärmlichen Versuch erzählt hatte und von der Nachfragerei hinterher. Das war in seinen Augen das Schlimmste, das Nachfragen nach dem Scheitern. Doch als sie ihn einmal besuchte, wollte er etwas sagen, etwas anbieten, sich vielleicht entschuldigen. Aber sie starrte ihn gehässig an, als hätte er eine Rolle, eine finstere Rolle, dabei gespielt, dass alles schlecht für sie ausgegangen war, bei dieser beschissenen Folge schlimmer Ereignisse. Immerhin wusste er, so dumm er auch gewesen war, dass das nicht stimmen konnte. Doch bei diesem Impuls zu verstehen, nachzufragen, da war es in Wirklichkeit um etwas anderes gegangen, doch noch seinen Willen durchzusetzen. Das hatte Patsy ihm an den Kopf geworfen, als ihre Beziehung für sie unerträglich wurde und auch nie verzeihen können, so dass sie ihre Töchter nahm, aus Reichweite zog, verschwand für immer, wie es schien. Als er am Vorabend in Gedanken an die heutige Reise eingeschlafen war, hatte ihn das lächerliche Gefühl ergriffen, nicht ganz ein Traum, dass man die gesamte Erfahrung des Lebens, Jahre und Aberjahre, tatsächlich nur in den letzten Sekunden erlebt, bevor der Tod die Tür zuschlägt. Die komplette Lebenserfahrung, nur eine Fehlwahrnehmung, eine Lüge, wenn man so will, nichts Tatsächliches. Letzten Endes war es eine Befreiung, so zu denken. Das hat er sich bei vielen Dingen angewöhnt. Die Amerikanerinnen waren zu Michael Jackson übergegangen. Sie fingen ihre Sätze immer mit »Okay« an und antworteten in derselben hektischen Weise. »Okay, hör zu, so läuft das.« Sie hatten einen Dokumentarfilm gesehen. Darin wurde Michael Jackson als kindliches Genie dargestellt, das jeder liebte, nicht als lüstern lauernder Kinderschänder. Die kleine Frau, doch keine Kanadierin, wie er jetzt dachte, sagte, sie habe ihn oft gesehen und jedes Mal geweint, wenn Michael am Ende an einer Überdosis starb. Sie könne nicht glauben, dass er wirklich tot sei. »Jep, jep, jep, so tot, Töter geht's nicht«, stimmte eine der anderen beiden zu. »Es verdarb ihn nicht die gute Laune.« An dem Abend, als alles auseinanderfiel, waren Patsy und er in der Dawson Street gewesen. Regen und Kälte, Dezember. Busse ratterten um die scharfe Kurve von der Nassau Street an der Trinity vorbei, bogen abrupt Richtung Stevens Green ab. Die kamen immer zu schnell an, erst recht an einem nass schillernden, stockfinsteren Abend mit Verkehrsgewimmel. Patsy und er waren zu Fuß zu einem Vortrag an der Uni gegangen und warteten an der Ampel. Neben ihnen stand ein Junge, 10 am Bordstein, und genau als der große Bus viel zu nah vorbei donnerte, schubste jemand diesen Jungen von hinten. Ein Reifen, alle sahen es, überrollte seinen Kopf. Sofort tot, vor aller Augen. Einen erhabenen Augenblick lang herrschte schreckliche Stille, dann schrien alle: »Halt, halt!« Der Unfall war von fast nichts ausgelöst worden, einem kleinen Missverständnis unter 2 Freunden, das gewiss nicht mit dem Tod enden sollte. Doch plötzlich hielt es Patsy nicht mehr aus. Ein Augenblick kann aus heiterem Himmel das ganze Leben umkrempeln. Dumm. Aber wir alle wissen, so kann es sein. Zur Erholung fuhr sie weg, nahmen die Mädchen mit. Eine Reise nach Grönland, um in der großen, heilsamen Kälte über Eis zu wandern. Er ging wieder zur Arbeit. Aber nichts war wie zuvor. Wobei es schon seit einiger Zeit nicht mehr wie zuvor gewesen war. Ihre Familie hatte das große Haus in Inishowen. Sie war am Meer aufgewachsen. Plötzlich drehte sich alles um sein vorgetäuschtes anwaltsmäßiges Interesse daran zu verstehen, auszufragen, was gar keinem ernsthaften Verstehenwollen entsprach. So amerikanisch, sagte sie, so unaufrichtig. Die Amerikaner glaubten, sie könnten alles bewältigen. Ich war schon immer so, sagte er. Ich dachte, das wäre eine Stärke. Ich weiß, sagte sie, ich habe dich nicht klar genug gesehen, was? Das eine ist dein großer Fehler und das andere ist meiner. Um alles leichter zu machen, gab er das Haus in Ranelagh auf und gestattete sich eine Versetzung nach Bristol, wo die Firma auch Büros hatte. Das war immer noch recht nah bei den Mädchen, die ihn besuchten, wenn sie es erlaubte. Die junge, teilnahmslose Irin stand auf, schenkte ihm einen abschätzigen Blick und stellte sich dann in die Kantinenschlange, vermutlich seinen Businessanzug, die schöne Gladstone-Tasche, die Financial Times. Vielleicht hatte er auch unter ihren Rock gespäht, dann hatte er es nicht bemerkt. Das graue Meer glitt unter den gischtfeuchten Fenstern vorbei, in der großen Fährenlounge war es immer kalt. Die drei Frauen musterten ihn quer durch den offenen Raum. Man konnte jetzt schon Irland erkennen, den großen Nadelfelsen in der Bucht von Dublin, Howth Head, die Berge von Wicklow beim Hafen. Ein großes silbernes Flugzeug, gerade im Landeanflug. Es würde kein guter und auch kein besonders schlechter Tag werden. Vielleicht konnte er über Nacht bleiben, im Marions schlafen, bei Peps essen, am Morgen ein gutes Frühstück. Am Samstag. Die Kastanien auf Stevens Green würden jetzt leuchten, mitten im Herbst. Keine schlechte Stadt. Sie konnte einem Kraft geben. Die Jeremys und Simons hatte Patsy die Engländer genannt, die sie so abgrundtief verachtete, wie es seiner Meinung nach nur eine Katholikin aus Donegal fertigbrachte. Er dachte daran und an sie. Die Rückfähre nach Holyhead kam vorbei, eine Viertelmeile entfernt, mit hohem, schaumigem Kielwasser, das sich gegen die auflaufende Flut bäumte. Warum ging ihm das durch den Kopf? Das Scheitern beim Versuch, verstehen zu wollen. Belanglos jetzt. Ein Mann mit einem kleinen, braun-weißen Terrier setzte sich auf den freien Platz der Iren, näher am Ausgang, schon für die Ankunft. Hahnentritt, Reitjacke zum Trilby-Hut, silbernes Armband und grellrote Socken. Englisch. Diese Typen waren unverkennbar. Die Ausstrahlung unbehaglichen, unverdienten Ausgeschlossenseins. Die Blicke der beiden Männer trafen sich. Keine Zugeständnisse. Der Hund, der ein passendes silbernes Halsband trug, lag auf dem kleinen Fuß seines Herrchens. Vermutlich hatte er diesen Mann wahrgenommen, ohne es zu merken. Und deshalb war ihm das mit den Jeremys und Simons wieder eingefallen. Plötzlich sagte eine der Amerikanerinnen viel zu laut, »Oh, hello, how are you?« Sie machten sich über jemanden lustig, der nicht anwesend war, irgendeinen unbeliebten Kollegen, über den sie fern der Heimat endlich ablästern konnten. Sie schauten quer durch die schäbige Lounge zu ihm und taten so, als wäre es ihnen peinlich. Dann lachten alle drei. Typisch amerikanische Art, Spaß zu haben. »Wir sind ja so schlimm!« Waren sie gar nicht. Eine der Frauen fixierte ihn lächelnd und machte deutlich, dass sie gleich rüberkommen und mit ihm reden wollte. Sie flüsterte ihren Freundinnen noch etwas zu. Dann stand sie auf, straffte sich, reckte leicht theatralisch das Kinn und kam lächelnd zu ihm. Er war 50, sie war 60. Er döste nicht, noch saß er mit jemandem zusammen, daher war es durchaus möglich, ihn zu stören oder zumindest anzusprechen. Sie durchquerten gerade das Kielwasser der entgegenkommenden Fähre. Ihren Weg zu ihm legte die Frau in Schieflage zurück. Sie tat ein bisschen so, als taumelte sie, aber nicht richtig. »Okay, Wir haben gerade einen albernen Wettbewerb, setzte sie an, vor ihm stehend. Sie war nicht die mit dem Hello. Aber schon in wenigen Worten die unverkennbar kiesigen Vokale von Chicago. Drei fröhliche Musiklehrerinnen aus Chicago, die einen draufmachten. Once, twice, three times. Was für ein Wettbewerb denn? Er wollte liebenswürdig erscheinen, entgegenkommend. Sie waren Landsleute. Der Akzent verriet es. Die Frau trug beige Hosen und einen rosa Pulli über einer weißen Bluse, dazu sehr vernünftige, ebenfalls beige Wanderschuhe. Alle drei waren sie plump und ähnlich angezogen. Glückliche Reisende. Wir versuchen immer zu erraten, wer Amerikaner ist. Und wenn wir richtig liegen, kriegen wir raus, was sie hier machen. Später lassen wir sie dann hochleben. Hier? Also auf dem Boot nach Irland? »Okay«, sagte sie und setzte ein eindringlich breites Lächeln mit aufgerissenen Augen auf, in dem ein »Wir-sind-nicht-blöd«-Hinweis steckte, falls er sarkastisch werden wollte oder sich darüber lustig machen, dass sie aus dem mittleren Westen kam. Wollte er gar nicht. »Ich bin aus dem Süden von Louisiana«, sagte er, weiter nichts. Sie hatte gar nicht gefragt, wo er herkam. »Na, wie gut«, sagte sie, »wir sind aus Joliet«, »nicht aus dem Gefängnis, das ist geschlossen.« »Okay«, sagte er im gleichen Tonfall wie sie, »sonst hätte ich sie ja anzeigen müssen.« »Sie klingen aber nicht nach Louisiana«, sagte die Frau. »Ich habe lange Zeit woanders gelebt.« »Ist das der irische Kanal da draußen?«, fragte sie und warf einen Blick durch das dicke, gischtbesprühte Fenster aufs Wasser und Großbritannien. »Das irische Meer«, sagte er. »Der irische Kanal ist ganz woanders.« »Ich bin Sherry. Das sind Phil und Trudy, die drei wilden Mädels aus West Joliet.« »Nicht Kanada, nicht mal ganz Chicago.« Die Fähre schaukelte und stampfte. »Womöglich werde ich gleich seekrank«, sagte Sherry vergnügt. »Wir sind fast da«, sagte er. »Tom, mein Name.« »Tom«, sagte Sherry, als überraschte der Name sie. Ihre Nase war ziemlich breit, ansonsten sah sie ansprechend für ihr Alter aus. Irgendwer fand das bestimmt. »Sind Sie College-Professor? Das hat Phil getippt. Normalerweise liegt sie richtig.« »Anwalt.« »Ein Anwalt? Die gibt's hier«, sagte er. »Tja«, sagte sie, »darauf ist keine von uns gekommen.« »Dann mache ich ja irgendwas richtig«, sagte er. »Wir sind alle geschieden. Wir kennen uns mit Anwälten aus«, sagte Sherry. Die schwere, plumpbeinige Irin, die gegenüber gesessen hatte und jetzt langsam den Anfang der Schlange erreichte, warf ihnen einen missbilligenden Blick zu. Laute Amerikaner posaunen ihre Angelegenheiten raus, als gehörte ihnen die Welt. »Was machen Sie hier, Tom? Haben Sie einen großen Fall oder sowas? Urlaub? Das müssen Sie uns verraten.« »Ein kleiner Fall«, sagte er, »fast fertig. Ich schließe meine Scheidung ab, heute.« Überraschenderweise erzählte er es. Warum auch nicht? Er hatte es bis jetzt nur nicht gesagt. Zu niemandem. »Nein«, sagte Sherry, »hören Sie auf, ich glaube kein Wort.« Sie beugte sich etwas zu ihm herüber, auf sein Gesicht zu. »Doch«, sagte er. Dann sagte er ja und merkte, dass er bei dem Gedanken hätte weinen können, aber nicht weinen würde. Idiotisch. Ein kleiner, unbeobachteter Saum, hinter dem kleine Tränen saßen, war ganz kurz durchstochen worden. »Diamanten aus Irland«, wie der Titel des alten Klagelieds, das Patsy in ihrem Fundus hatte, aus den turbulenten Zeiten. Aber falls diese piefige Frau, diese Sherry, Tränen sah, war es egal. Sie hatte ihre eigenen geweint. »Na«, Sherry erhob sich ein bisschen steif, immer noch zu ihm gebeugt, »ist das nicht alles ein Scheißladen, wo wir leben, Tom? Mit diesem hirnlosen Präsidenten und so, und schuld daran sind ganz allein wir selbst.« »Wir selbst«, sagte er. Eine Träne hatte sich tatsächlich gelöst. Er fasste sich an die Nase und drückte sie praktisch weg. »Das finden alle zum Heulen, stimmt's?« »Stimmt«, sagte er und lächelte munter. »Können Sie überhaupt wählen?« »Schon«, sagte er, »hab ich aber nicht.« »Tja, wozu auch? Aus die Maus.« »Hoffentlich nicht«, sagte er. Die anderen beiden sagten Sherrys Namen und schauten zusammen auf ein Handy. »Sie holt sich seine Nummer«, konnte man hören, und Gekicher. »Wollen Sie heute Abend mitkommen, Tom?« fragte Sherry. »Wir haben noch eine Karte. Phil hat es ein bisschen übertrieben. Es würde Ihnen gefallen, da bin ich mir sicher. Kennen Sie seine Musik?« »Nein, aber das ist sehr nett von Ihnen. Ich habe eine Verabredung.« »Nur damit Sie an einem schweren Tag nicht allein sind«, sagte Sherry, »wir würden dafür sorgen, dass es interessant wird.« »Ganz bestimmt«, sagte er. »Falls Sie es sich anders überlegen, wir sind im Buzzwells, wo immer das Buzzwells ist, Cocktails um 6 auf uns. Wir müssen Sie doch hochleben lassen.« »Das ist nett«, sagte er noch einmal. »Komm schon, komm schon, komm schon, Sherry, lass den armen Mann in Ruhe.« Sie hielt sie auf. Die Fähre gab einen lauten Trompetenstoß von sich. Kurz vor ihrem Anleger, die großen Motoren ächzten, sie waren da. Es war gerade Mittag. In seiner Aktentasche waren die Unterlagen. Er hatte etwas Hunger. In der Stadt konnte er herumschlendern, zum Fleischbuffet bei O'Neills einkehren, aber nicht zum Bier. Bei der Firma vorbeigehen und den alten Fallon besuchen, der immer ein verlässlicher Freund gewesen war und jetzt in Rente ging, mit 60. Zurück nach Amerika, wo seine Kinder lebten, Atlanta oder Houston. Die drei Frauen waren lachend über die Gangway von Bord gegangen. Bald würden sie singen, »Once, twice, three times a lady«. Er ließ sich Zeit mit dem Aussteigen, wartete ab, bis die Lounge sich leerte. Stimmen hallten wieder, unter ihm rumpelten Autos über die eiserne Rampe. Der Termin beim Notar war erst um 4. Der Engländer mit dem Hund beobachtete ihn, er wollte als letzter aussteigen. Er neigte natürlich nicht zum Weinen, egal wie schlimm es kam. Nicht, dass er Weinen für Schwäche gehalten hätte. Es hatte Zeiten gegeben, da wäre es gut gewesen, das Gegenteil von Schwäche. Meistens, dachte er, während er aufstand und etwas wackelig auf das Ausgangsschild zuging, meistens, wenn man weinte, hätte man schon früher weinen sollen, aber trotzdem. Eine Träne laufen lassen vor irgendeiner Wichtigtuerin aus Joliet, die nachher noch Cocktails mit ihm trinken und die Dinge interessant werden lassen wollte. Was war das? War er mittlerweile so lächerlich? Die meisten Tränen waren sowieso Theater. Schauspieler konnten aufs Stichwort welche hervorbringen. Und was, wenn er zusammengebrochen wäre, die Arme um die Brust geschlungen, sich vor- und zurückwiegend, laut aufheulend, wie er es einmal bei einem verurteilten Mann gesehen hatte, als er das furchtbare Verdikt hörte? Wie wäre das gewesen? Doch nur diesen kleinen Diamanten fallen zu lassen in einem höchst unerwarteten Augenblick, das war zulässig. Ein unangenehmer Moment der Selbstwahrnehmung. Nichts, was ihm jemand vorwerfen könnte, weshalb er rot werden müsste. Es ging ihm deshalb tatsächlich ein bisschen besser als erwartet, wenn man alles betrachtete. Die Tage hinter ihm und all das, was darüber hinausging.